Was für ein Pokémon bist du? Du kannst so viele Dinge tun. Du trägst ein Geheimnis tief in dir. Was für ein Pokémon bist du? Ganz egal, was ich auch tu, gibst du mir die Kraft dazu. Was für ein Pokémon bist du? Das schreckliche Gengar gegen Pummeluft. Ein gnadenloser Kampf liegt in der Luft. Ein Blitz ist ein elektrischer Schlag, doch dagegen schirmt dich ein Knocker ab. Was für ein Pokémon bist du? Du kannst so viele Dinge tun. Nerv mich bloß nicht mit Raupimann. Der Sieg ist leicht für einen Typ, der fliegen kann. Viel Glück mit Slimox, giftigem Gas. Eine falsche Bewegung und du liegst im Gras. Was für ein Pokémon bist du? Du kannst so viele Dinge tun. Geheimnis tief in dir. Ja, was für ein Pokémon bist du? Was für ein Pokémon bist du? Ganz egal, was ich auch tu, gibst du mir die Kraft dazu. Was für ein Pokémon bist du? Steig höher mit dem Feuerflammen, mach los. Du bist im Preis, doch auf Eis verlierst du bloß. Wasser ist der Bringer, wenn du feucht sein willst. Mewtwo ist perfekt, wenn du dich übersinnlich fühlst. Was für ein Pokémon bist du? Du kannst viele Dinge tun. Kickli ist das Wesen, das dich kämpfen lässt. Damit Kleinstein stehst du felsenfest. Ratini kommt zuerst, wenn du den Drachen rufst. Sei bereit, mit der Zeit findest du, was du suchst. Was für ein Pokémon bist du? Du kannst so viele Dinge tun. Geheimnis tief in dir, was für ein Pokémon bist du? Ganz egal, was ich auch tu, gibst du mir die Kraft dazu? Was für ein Pokémon bist du? Bei dem Training, du bist schneller und besser. Ganz egal, was ich auch tue, gibst du mir die Kraft dazu. Was für ein Pokémon bist du? Was für ein Pokémon?